Hallo und herzlich willkommen zum 45. Mal heißt es. Unglaublich, 45. Huxilla, der skeptische Podcast aus Münster. Ja. Ein Jahr Huxilla, ein dramatischer Rückblick. Ja, so wollen wir unsere Folge natürlich nicht übertiteln. Aber wer diese schönen Einwürfe macht, ist natürlich wie immer die Hoax-Mistress Alexa. Hey ho. Und Alexander ist jetzt gerade am Sprechen. Und natürlich müssen wir uns einen kleinen Moment Zeit nehmen und zurückblicken. Leider war ich in den letzten 14 Tagen auf Dienstreise unterwegs, sodass ich keine Sendung mit Alexa produzieren konnte. Wir dann gesagt haben, wir machen Pause. Das wird in absehbarer Zukunft immer einmal im Jahr so sein. Aber am 18.05.2010 ist tatsächlich die erste Folge von Huxilla an den Start gegangen. Und damals waren wir noch sehr, sehr unbedarft. Und das erste Jahr ist vorbei und an dieser Stelle möchten wir zunächst mal uns bei allen Hörern bedanken. Auf jeden Fall, genau. Jeder, der eine Folge von Huxilla runtergeladen hat, dem gilt unser Dank. Den vielen, vielen E-Mails, die wir bekommen haben in der Zwischenzeit, den vielen Foreneinträgen, hochinteressante Geschichten. Ja, das hätte ich echt nicht gedacht vor einem Jahr. Genau, genau. Also die Story der Woche heute ist auch aufgrund von Einsendungen entstanden. Da machen wir dann, sagen wir nachher noch was dazu. Und ihr habt uns wirklich massiv unterstützt und die Hörerzahl ist natürlich gewachsen über das Jahr und immer größer geworden und an der Stelle nochmal, wir haben es schon oft getan, aber Thanos und Stefan auch noch einen schönen Dank, die auf uns. Und die das auch so nicht möglich wäre mit dem Forum vor allen Dingen. Genau, also da nochmal der Dank in die Richtung und ja, wir sind einfach froh, weil Huxilla unser Leben massiv bereichert hat. Wir haben viele interessante Leute kennengelernt, nicht nur die Leute, die wir vielleicht interviewt haben oder demnächst interviewen werden, sondern andere Podcaster, mit denen wir Kontakt haben, auch wenn sie nicht so schöne Jingle haben wie wir. Und das hast du gesagt. Das habe ich gesagt, da stehe ich auch zu. Also die Humoralpathologen zum Beispiel, und da kann ich gleich mal schon mal ein bisschen spoilern, sagen, dass wir demnächst mit denen was zusammen machen werden in absehbarer Zukunft. Also auch da interessante Leute und überhaupt hat Huxilla da wirklich ganz massiv dazu beigetragen, dass unser Leben interessanter wird. Und an der Stelle vielleicht schon auch, was das angeht, der Hinweis, dass es nächste Woche wieder eine Pause geben wird. Das liegt aber einfach daran, dass ich zu dem Zeitpunkt in Wien sein werde, auf der großen WUP-Konferenz. Fakt und Fiktion der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung und Parawissenschaften. Und dann kommst du wahrscheinlich mit Tonnen von Material zurück, vermute ich mal. Ist von auszugehen. Also ich werde auf alle Fälle das Aufnahmegerät dabei haben und werde sehen, dass ich da einige Interviews machen werde. Und dann wird es vielleicht ein oder zwei Sondersendungen über die Konferenz geben, die sicherlich auch interessant sein werden. Und das also nochmal als Hinweis darauf, dass also nächste Woche nochmal ausfällt. Aber wir haben glaube ich, einiges vor in der heutigen Folge, sodass die relativ interessant sein dürfte für euch. Und noch was vorneweg, ich habe das angekündigt auf Twitter, auf Facebook und mache es auch gerne hier nochmal im Podcast. Unsere Facebook-Seite Huxilla Podcast kratzt seit geraumer Zeit. Ja, wir haben eine Challenge für euch. Genau an der 400er-Grenze. Ja. Also jetzt, wo wir es aufnehmen, waren es gerade 393 Freunde unserer Facebook-Seite und nochmal an all diejenigen, die eh bei Facebook sind und die vielleicht noch nicht auf Gefällt mir gedrückt haben, klickt mal drauf, da gibt's immer mal wieder interessante Posts, die auch ein bisschen über das, was im Forum steht oder was wir sonst machen, hinten drüber hinausgehen. Ja, wir teasen ja, ne? Genau, wir teasen zum Beispiel exklusiv auf Facebook, da gibt's immer den Hinweis auf die Folge der nächsten Woche. Und der 400. der auf Gefällt mir drückt, wird eine Special Edition DVD mit allen Folgen des ersten Jahres von Huxilla von uns erhalten. Handsigniert mit einer Widmung und Special Edition, vielleicht erkläre ich das auch noch ganz kurz, also die ersten Folgen, und das ist damals auch ja kritisiert worden, völlig zu Recht, rauschen so ein bisschen und wir haben insgesamt unser Equipment und unsere Software inzwischen so aufgebaut, dass es sozusagen von den ersten Folgen ja etwas rauschärmere Versionen gibt, wo die Qualität also nochmal gesteigert werden konnte, wo wir es nachbearbeitet haben. Ich habe ja immer noch die Original-Wave-Dateien der Aufnahmen und das würden wir dann drüber laufen lassen. Und das wäre also das sozusagen das Geschenk oder der Gewinn für den 400. der unsere Seite liked. Und bei der Gelegenheit, wer da Interesse dran hat, Alex und ich sind da noch ein bisschen unschlüssig, ob wir das anbieten sollen oder nicht. Das ist halt so die Überlegung. Wenn Interesse daran besteht, sowas zu bestellen oder so, dann schreibt uns doch mal eine Mail und dann würden wir irgendwie zum Unkostenpreis irgendwie vielleicht anfangen, das zu verschicken an euch, also inklusive Porto und was wir sonst an Kosten haben, das würden wir dann auf euch umlegen. Also wer da irgendwie Interesse dran hat, irgendwie eine etwas bessere Soundqualität unserer Folgen zu haben und das irgendwie archivieren möchte, Dann schreibt uns mal eine E-Mail. Wir wollen es jetzt im Moment noch nicht auf unserer Homepage oder so anbieten, aber wer ein Interesse hat, einfach mal eine Mail an info@hoaxilla.de. Und da könnt ihr sowieso alles Mögliche hinschicken an Themenvorschlägen, Story der Woche Vorschlägen, Fragen, Anregungen oder was auch immer. Und nach wie vor bemühen Alexa und ich uns natürlich, euch da immer drauf zu antworten. Ja, Alexa, was kam jetzt eigentlich nochmal im Ablauf unserer Sendung? Wir haben ich habe keine Ahnung. Müssen wir nochmal nachgucken. Dann würde ich erstmal Story sagen, der Woche, kann das sein? Würde ich schon sagen. Dann fangen wir doch erstmal mit der Story der Woche an und dann steigern wir uns langsam dann zum Thema der Woche. Ich glaube, so war der Ablauf. Ja, kann sein. Story der Woche. Ja, Überschrift der heutigen Story der Woche ist, ich wäre ein Huhn oder auch nicht. Also mit dem Huhn will, glaube ich, keiner tauschen. Für diese Geschichte müssen wir uns ganz, ganz herzlich bedanken bei Thanos einmal, der die bei uns im Forum gepostet hat, und bei Uwe, der sie uns nochmal per E-Mail geschickt hat. Dank dieser beiden Beiträge ist es zu dieser Geschichte gekommen. Es geht um eine Story, die sich in den USA zugetragen hat. Es war ein Farmer, der einen Huhn schlachten wollte, soweit nichts Ungewöhnliches. Seine Frau, glaube ich, war es, die besonders gerne den Hals eines Hühnchens aß. Und deswegen hat er versucht, beim Schlachten möglichst viel Hals dran zu lassen am Huhn. Und hat diesem Huhn dann also den Kopf abgeschlagen und den Körper erstmal beiseite geworfen und gedacht irgendwie, ja, der riecht sich dann gleich halt nicht mehr. Zu seiner großen Verwunderung aber ist dieser Körper weiter rumgelaufen, und zwar wesentlich länger, als das manchmal der Fall ist. Also es kann ja schon manchmal passieren, dass da noch Muskelzuckungen sind und so weiter. Aber dieses Huhn dachte gar nicht dran zu sterben und hat dann tatsächlich 18 Monate lang überlebt. Und ist dann sozusagen noch zu einer kleinen Berühmtheit geworden und durch die Lande getourt mit seinem Herrchen, bis es dann schließlich gestorben ist, weil es ganz einfach erstickt ist. Gruselig. Also ein Huhn, was ohne Kopf 18 Monate weitergelebt hat. Du sagst es. Ob die Geschichte stimmt oder nicht. Erfahrt ihr, wenn das Licht angeht? Nein. Spätestens am Ende der Folge werden wir euch darüber aufklären. Ja. Und dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt erstmal zum Thema der Woche, und da haben wir uns auch wieder was ganz Exquisites ausgedacht, würde ich sagen. Oh ja. Und das machen wir dann jetzt erstmal. Thema der Woche. Thema der Woche. Ja, als Thema der Woche haben wir uns heute den bösesten Mann der Welt herausgesucht. Wie er von sich selber sagt, ja. Genau, the wickedest man on earth. Wir wollen also wieder eine historische Persönlichkeit etwas genauer betrachten und untersuchen. Über die man immer glaubt, einiges zu wissen, aber so richtig weiß man dann doch nicht Bescheid, ne? Genau. Genau, wir reden von Aleister Crowley, keinem geringeren. Wenn man jetzt mal so diesen Namen googelt und mal schaut, als was er so bezeichnet wird, dann kommt da meistens dabei heraus, dass er ein Okkultist war, ein Kabbalist, ein Magier, ein Mystiker, Poet und Verleger. Das hört sich ja jetzt eigentlich gar nicht so spektakulär an erstmal, aber wenn man näher hinschaut und vor allen Dingen auch mal guckt, was er für einen Einfluss auch nicht zuletzt auf die ganze Esoterik-Szene gehabt hat, dann ist das schon erstaunlich, was dieser Mann alles in die Wege geleitet hat. Genau, viele, viele, so ging es auch mir, kennen eigentlich eine Sache immer von ihm, und zwar ist das das sogenannte Aleister Crowley Tarot, also auch so eine Sache, die ja die Esoteriker gerne benutzen, Tarotkarten legen, das ist ja auch ganz oft ein Einstieg in diese Szene, und da hat er zusammen mit einer Künstlerin zusammen mal ein Kartendeck mit besonders, ja, durchaus ausdrucksstarken Bildern. Ich finde die schön eigentlich, ich fand das immer ganz hübsch irgendwie, hat mir da auch eigentlich gar nicht so viel dabei gedacht, weil ich mir bei Tarot generell natürlich nicht so viel gedacht habe, aber hat natürlich für manche einen ganz besonderen Symbolismus, das Ganze. Genau, und Aleister Crowley hat, das kann man vielleicht auch nochmal sagen, tatsächlich so etwas wie eine Religion gegründet. Ja. Ne, die Thelema Religion. Und wie es dazu gekommen ist, werden wir vielleicht mal jetzt mal ausführlich darstellen. Also ganz entscheidend ist natürlich, dass er Ende des 19. Jahrhunderts geboren worden ist. 1875, um genau zu sein. Er war der Sohn eines sehr, sehr wohlhabenden Brauereibesitzers. Sein Vater allerdings hat ja das Leben eines Gentleman gelebt, also Geld spielte keine Rolle, und der Vater hatte alle mögliche Zeit zur Verfügung, um anderen Dingen nachzugehen. Er war ein sehr renommierter Laienpriester und ist auch durch die Lande gezogen und hat ja, Predigten gehalten. Seine Eltern gehörten nämlich zu den sogenannten Plymouth Brethren. Das ist eine Abspaltung der anglikanischen Kirche, die im viktorianischen Zeitalter relativ einflussreich gewesen ist und natürlich einem sehr, sehr strengen moralischen Sittenkodex unterlag. Und in diesem Milieu ist er aufgewachsen, genau. Aleister Crowley. Genau, also das ist schon mal, das ist insbesondere interessant, weil viele ja auch bei Aleister Crowley so den Gedanken an einen Satanisten haben. Und es ist also schon mal sehr interessant, dass er ja sehr, sehr religiös aufgewachsen ist. Jeden Tag beim Frühstück wurde Passagen aus der Bibel vorgelesen. Das wurde jeden Tag durchgeführt. Und der kleine Edward Alexander, so heißt er nämlich wirklich, der hat sich also hinterher erst in seiner keltischen Phase, wie er es dann selber auch so ein bisschen bezeichnet hat, umgenannt in Alistair, ist also erstmal in einem sehr christlichen und sehr strikten und rigiden Haushalt aufgewachsen. Also er hat seinem Vater auch in den frühen Jahren nachgeeifert, kann man sagen. Er war selber dann zwangsläufig wahrscheinlich streng religiös. Das Verhältnis zu seiner Mutter war ja angespannt, sollte man sagen. Und als der Vater dann, ich glaube, als Alistair 11 Jahre alt war, an Zungenkrebs gestorben ist, da gab es dann irgendwie kein Halten mehr. Dann fand eine Art Umschwung statt. Alistair fing an, die Schule, auf die er ging, zu verabscheuen und alle Werte zu verabscheuen, die er bis dahin hochgehalten hatte. Und das Verhältnis zu seiner Mutter wurde noch schlechter, als es ohnehin schon war. Und irgendwann hat seine Mutter dann diesen jungen Mann als das Biest aus der Apokalypse bezeichnet. Und dazu gehört ja nun auch schon einiges. Genau. Und das ist so ein Name und eine Bezeichnung, die sich wie so ein roter Faden durch sein Leben zieht. Also dieses 666 Number of the Beast ist durchaus etwas, was er sich dann später dann mal... Ja, hat aus der Not eine Tugend gemacht, kann man sagen. Genau, ja. Also Crowley ging dann später nachdem er die Schule beendet hat, nach Cambridge zunächst mal, um dort weiter zu studieren. Und hat unter anderem Philosophie dort auch studiert. Und dort begann auch das Interesse an dem weiblichen Geschlecht offensichtlich. Also da hatte er auch seine ersten amorösen Erlebnisse. Aber zeitgleich kam auch schon durch, dass er durchaus auch homosexuelle Tendenzen hatte. Und dort auch sozusagen seine erste Beziehung, das ist immer nicht so ganz deutlich geworden. Ja, also er selber hat das eigentlich eher verneint, aber im Prinzip muss man ihm zumindest eine gewisse Bisexualität unterstellen, wenn man so will. Genau, und da gab es also einen jungen Mann namens Pollitt und mit dem hatte er also dann ein sehr intensives Verhältnis. Und man muss vor allen Dingen wissen, dass zu dieser Zeit Homosexualität unter schwerer Strafe stand. Und es war tatsächlich auch so, dass... Leuten, denen das nachgesagt wurde, unter Umständen sogar von der Geheimpolizei beschattet werden konnten. Auf jeden Fall, und, genau. Das war diese wunderbare viktorianische Bigotterie, die man so kennt. Genau. Also es fand auf jeden Fall ein Studium statt. Er war sogar recht erfolgreich eigentlich in seinem Studium. Man muss dazu sagen, er ist auf jeden Fall ein sehr intelligenter Mensch gewesen. Und wenn er seinen Willen daran gesetzt hat, dann war er wirklich zu großen Leistungen fähig. Er hat auch schon auf dem Gebiet der Poetik einiges geleistet. Und dann fing die Leidenschaft für das Okkulte an, so dazwischen zu funken. Er ist dann in Kontakt gekommen mit dem Order of the Golden Dawn. Genau, vielleicht noch ein Einwurf, weil du sagst, sehr hochintelligent. Er war auch ein sehr guter Schachspieler. Ja, das hat sich auch in Cambridge geäußert, wo er in den Schachclub dann auch eingetreten ist. Und da auch relativ erfolgreich gespielt hat. Also es zeigt schon, dass er einen guten analytischen Verstand hatte. Ach ja, und was wir gar nicht erwähnt haben, ein weiteres lebensbestimmendes Hobby von ihm war das Bergsteigen. Dass er wirklich also bis ins hohe Alter hinein auch sehr erfolgreich praktiziert hat. Man kann eigentlich sagen, auch er hat im Prinzip das Leben eines Gentleman geführt, was seine Bildung angeht, den bürgerlichen Hintergrund. Und auch seine Bestrebungen, da war er für seine Zeit gar nicht so ungewöhnlich, bis es dann alles so ein bisschen ins Extreme abglitt. Genau, das lag auch daran, dass er natürlich durch den Tod seines Vaters dann mit Volljährigkeit auch dessen Vermögen erbte, was nicht ganz unerheblich war. Und das führte eben dazu, dass er sich seinen Gelüsten und seinen Interessen vollkommen hingeben kann, ohne sich Sorgen um Geld zu machen. Das war natürlich für die damalige Zeit sehr, sehr wichtig und das ermöglicht auch, wir werden das gleich so ein bisschen zusammenfassen, seine vielen Reisen, die er gemacht hat. gemacht hat. Ja. Das wäre natürlich alles nicht möglich gewesen, wenn er nicht das Geld gehabt hätte und irgendwie einen normalen Job nachgehen hätte müssen. Genau. Also da muss man einfach auch sagen, dass diese Beschäftigung mit dem Okkulten, das werden wir sicherlich am Ende nochmal aufhören, aber man kann es auch jetzt schon mal sagen, eine Beschäftigung der feinen Gesellschaft war. Das war durchaus nichts Ungewöhnliches. Und diejenigen, die Muße hatten, die also nicht für ihren Broterwerb kämpfen mussten und sonst wie in Schwierigkeiten steckten, die konnten sich dann eben diesen Gelüsten hingeben. Genau. So, dann waren wir jetzt also schon bei dem Order of the Golden Dawn. Unter dem Namen Perdurabo, also was bedeutet so viel wie ich werde ausharren bis zum Ende, ist er dann eben in diesen Orden eingetreten. Er ist dann ziemlich schnell aufgestiegen in der ganzen Hierarchie und sein großes erklärtes Ziel war, in den zweiten Orden eintreten zu können. Sowas wie ein innerer Zirkel im Prinzip, in dem halt die Mitglieder waren, die ja neben den philosophischen Studien auch tatsächliche Magie praktizieren konnten und sollten. Und bevor es dann tatsächlich so weit gekommen ist, ja, hatte der Orden selber, glaube ich, auch so ein paar Schwierigkeiten, so ein paar innere Zerwürfnisse, was dann letzten Endes dazu führte, dass er sich auch wieder von diesem Orden abgekehrt hat. Genau, Alexa, vielleicht kannst du ja mal unseren Hörern nochmal beschreiben, um was es genau in so einem Orden geht, weil wir haben ja jetzt sehr viel drüber gelesen. Also dieses grobe Gerüst, nicht nur Golden Dawn, sondern es gab ja zahllose Orden dieser Natur, Geheimverbünde, dass du uns mal vielleicht so einen kleinen Überblick darüber gibst, was man sich darunter vorstellen konnte mit innerer Zierung und anderen Dingen, dass du da einfach mal ein paar Sätze zu sagst. Ja, dieser Orden war im Prinzip ja eine Art Geheimgesellschaft, gegründet von Mitgliedern der Freimaurer und auch Rosenkreuzer. Allerdings war der Unterschied, der große Unterschied, muss man sagen, dass auch Frauen zugelassen waren und gleichberechtigt zu den Männern auch ja aufsteigen konnten und Magie praktizieren durften. Also diese Oberschicht hat sich dort im Prinzip zusammengefunden, um ja Rituale auszuführen, Messen zu feiern und ähnliche Dinge. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen die Einflüsse aufzählen wollte, dann würde man sagen, da spielte christlicher Mystizismus eine Rolle, die Kabbala, dann natürlich das alte Ägypten beziehungsweise der Götterglaube des alten Ägypten, dann, wie ich schon gesagt habe, Freimaurerei, Alchemie, Theosophie. Dann auf jeden Fall auch ein Engel- und Dämonenglaube, der ja wahrscheinlich auch in der christlichen Mythologie mit verwurzelt ist. Und ja, eine Art Magie, die auch schon in der Renaissance praktiziert wurde, wenn man da zum Beispiel an John Dee denkt. Genau, und Magie, da stellen wir uns einfach als Rituale vor, die mit viel Pomp durchgeführt wurden, Drudenfüße, die auf irgendwelche Böden gezeichnet wurden, vielleicht der ein oder andere Hahn oder die Taube, die geschlachtet wurde, rituell. Und das sollte eben dazu führen, dass es den Mitgliedern finanziell gut ging, beruflicher Erfolg, Macht, die Möglichkeit, andere Leute beeinflussen zu können. Ja klar, also Macht ging es auf jeden Fall. Und eben darum, ja, so eine Art Mystizismus ausleben zu können, der eigentlich ja mehr oder weniger in so eine unbewusste Ecke verdrängt worden ist in dieser Zeit. Genau, und es war eben so, dass das in Zirkeln oder Kasten organisiert war. Das heißt, man stieg dann als Adept irgendwann ein, wurde aufgenommen und dann musste man sich nach oben arbeiten, bis man dann wirklich selber mal Regelwerk, die Bücher erhielt, wie man denn diese magischen Rituale dann auch selber durchführen konnte, um selber Nutzen dafür zu bekommen. Und da waren wir ja stehen geblieben. Also Alistair Crowley ist ja quasi an allen vorbeigezogen. Ja, genau, und kam dann aber doch letztendlich nicht voran, weil es offensichtlich Zweifel an seiner Persönlichkeit gab. Also einer der Begründer des Ordens, ein gewisser Mathers, hatte also erhebliche Zweifel an der Persönlichkeit von Alistair Crowley und war da also so ein bisschen skeptisch eingestellt. Und die einzige Möglichkeit, die Crowley dann gesehen hat, um überhaupt in diesen zweiten Orden eintreten zu können, war eine Art Staatsstreich, wenn man so will. Genau. Also er hat dann versucht, tatsächlich da einzudringen in das Haus, das diesen Orden beherbergt, und die Schlüssel austauschen zu lassen, sodass dann die Mitglieder entweder ihm Treue geschworen haben oder eben nicht mehr rein durften. Genau. Das Ganze ist dann aber an einem Polizeieingriff gescheitert, bei dem dann er, ich glaube, mit seiner Frau zusammen, war das Rose Kelly schon, genau, verhaftet worden ist. Und da war die ganze Sache dann natürlich erledigt. Genau, also das so als Kurzzusammenfassung. Und damit war also dann die Beziehung zu seinem ersten magischen Orden gescheitert. Und Crowley ja, reiste dann etwas durch die Gegend. Wir fassen das kurz zusammen. Er reiste nach Mexiko, Indien und Paris. Natürlich und immer auch vor dem Hintergrund Bergsteigen zu wollen. Genau, und traf dann 1900, eben, du hast es schon gesagt, Oskar Eckenstein, ein berühmter Bergsteiger, und bestieg dann mit ihm die ersten Berge in Mexiko, unter anderem den Popocatépetl. Und da hatte er so das, ja, neben seinen magischen Dingen, die er auslebt, das zweite Mal das Gefühl, was erreicht zu haben, und etwas, wo er Genugtuung empfand, wenn er in Berge bestieg. Und das wurde auch lebenslang zu seinem Hobby, wenn man es so bezeichnen möchte, und zu einer Art Berufung dann. Er zog dann weiter nach Indien, wo er dann sich mit Yogis und Hinduismus beschäftigte und dort wieder weitere Einflüsse sammelte. Und nee, Rose Kelly muss offensichtlich ein bisschen später gewesen sein, sehe ich gerade. Er hatte eine andere Frau dabei, weil er heiratete dann 1903 Rose Edith Kelly. Und ja, die beiden sollen sich dann tatsächlich auch, das war so eine Heirat aus Bequemlichkeit oder weil das so anstand. Aber die beiden haben zumindest eine Zeit lang auch eine sehr liebevolle Beziehung zumindest geführt, so wie es klang. Wenn man es denn so sagen könnte. Ja, genau, wenn man so will. Sie hatten auch eine Tochter zusammen, mit einem furchtbar langen, sehr dramatischen Namen, den ich jetzt leider nirgendwo finden kann. Auf jeden Fall ist diese Tochter dann leider später verstorben. Und die Ehe ist auch dann irgendwann gescheitert und seine Frau dem Alkohol anheimgefallen. Na, jedenfalls hat er seine okkulten Studien natürlich auf jeden Fall fortgesetzt. Er hat dann schließlich einen eigenen Orden gegründet. Einfach um auch dort ausleben zu können, was er selber für sich entdeckt hat. Er hat dann nämlich gegründet den Astrum Argentum, also den Orden des Silbernen Sterns, und war dann mehr oder weniger sein eigener Herr. Also er hat das Ganze gegründet und er hat es vorangetrieben und er hat seine Studien ohne irgendwelche Einschränkungen fortsetzen können. Genau, und bevor er das gemacht hat, weil das war so um 1907, glaube ich, rum, gibt es noch einen einschneidendes Ereignis, nämlich 1904 in Ägypten, da war er nämlich mit Rose Edith Kelly unterwegs, traf er seinen sogenannten Schutzengel, also der sprach dann plötzlich zu ihm durch eine Meditation oder durch Drogen, die der Mann genommen hat. Also das muss man vielleicht auch nochmal an der Stelle sagen, dass er kann dann man schon mal vorwegnehmen. Später auch sehr viel mit Drogen experimentierte. Auch das war zur damaligen Zeit gar nicht mal ungewöhnlich, dass die feine Gesellschaft mit diversen Drogen experimentierte. Und da erschien ihm also Iwas, das war dann sein Schutzengel. Und der diktierte ihm dann quasi durch automatisiertes Schreiben das Liber Alver Legis oder das Buch des Gesetzes, The Book of Law. Ja. Und das ist eigentlich so das Werk, was ihn so sehr, sehr, sehr berühmt gemacht hat. Denn da kommt dann der Spruch her, tu das, was du tun willst, frei übersetzt. Und dies soll das einzige Gesetz sein. Genau, und dies soll das einzige Gesetz sein, Herr. Und das dafür steht so Aleister Crowley. Und es wird heute von vielen so als das satanistisch böse, egozentrische ausgelegt. Und ja, es gibt dann die Anhänger von Crowley, die sagen, nein, so ist das ja gar nicht gemeint, sondern jeder soll sich nur selber und vor allem seinen eigenen Willen erkennen genau. Und dem dann folgen, damit er also die eigene Erfüllung findet. Also da könnt ihr euch dann mal selber Gedanken zu machen. Es gibt die ganzen Werke von Crowley oder sehr viele Werke von Crowley inzwischen als Common License Bücher online zum Lesen, zumindest die englischen Fassungen. Das werden wir auch im Forum verlinken, da könnt ihr mal reinlesen, aber es ist auch sehr viel Geschwafel in seinen Werken drin, das muss man einfach auch mal sagen. Also, ja, man muss so sagen, wie es ist. Nein, also manches ist sicherlich ganz interessant, aber es ist doch auch schon viel Abgedrehtes dabei und man liest die Drogenerfahrung irgendwie relativ stark raus, also wenn man sich das mal anguckt. Er hat später, in den späteren Jahren, Kontakte zu einem weiteren Tempel aufgenommen, nämlich dem Ordo Templi Orientis, der OTO. Das war eine Form der Freimaurerei, aber im Prinzip dort auch nicht so angesehen. Und er hat also dort seine Studien eben fortgesetzt. Und irgendwann ist er dann eben auf die Idee gekommen, dass durch Sexualität, also sexuelle Praktiken, die Kraft von magischen Handlungen immens verstärkt werden kann. Und diese Handlungen sind dann fortan auch in viele oder fast alle seine Rituale eingeflossen und haben dann zu völlig verrückten Praktiken geführt. Wenn man zum Beispiel mal eine Reise durch die Wüste nimmt, die er mit einem seiner Gefährten, einem gewissen Victor Newberg, durchgeführt hat, wo er dann ja auf einen Berg gestiegen ist, dort Dämonen beschworen hat und bei dieser Dämonenbeschwörung auch sexuelle Praktiken vorgenommen hat. Und das Ganze wäre fast ins Auge gegangen, aber beide ja, Ritualteilnehmer haben überlebt und sind dann mit noch größerer Macht ausgestattet worden. Genau, also das zeigt dann, dass also sowohl in seinem silbernen Stern, also Astros Argentium oder wie heißt es offiziell? Genau, und ja, auch in der Church of Telema, also dann so eine religiöser, sexueller Wahn entstand. Er hat das Wort Magic im Englischen, was sich ja mit C schreibt, dann angefangen mit CK zu schreiben, ja, und hat dann gesagt, altenglische Schreibweise. Genau, hat dann gesagt, also ich praktiziere im Magic mit CK und das ist also die reine Form, und in diesem Magic ist es dann eben möglich, durch Sexualität eben noch höhere Macht zu erzielen. Und Alex hat dieses Ritual auf dem Berg schon beschrieben. Ich will es nochmal ein bisschen expliziter machen. Die haben da also dann ein Dreieck gemalt und haben dort Kerzen aufgestellt und hatten dann letztendlich wahrscheinlich, das ist jetzt in den Erzählungen so nicht drin, aber wahrscheinlich auch unter Drogeneinfluss. Mit Sicherheit. Sex auf dem Berg und hatten dabei dann irgendwelche Visionen das war dann die Magie, die sie gewirkt haben. Und wir haben, du hast es so schön gesagt in der Recherche, Alexa, wenn wir heute als normal nüchterne Beobachter daneben stehen würden. Nüchtern dreimal unterstrichen. Würden wir das entweder wahrscheinlich ziemlich lächerlich oder ziemlich eklig finden. Also eins von beiden. Oder beides zusammen. Aber wir würden da nicht, wenn zwei Leute auf dem Berg Sex haben, davon ausgehen, dass das ein magischer Akt ist. Nicht unbedingt, nein. Ne, aber das ist eine Besonderheit und das zeichnet auch das aus, was Crowley dann letztendlich ja, im Englischen gibt es diesen schönen Begriff, infamous gemacht hat. Mhm. Also bekannt mit so einem gewissen Beigeschmack dabei, weil er eben Sex mit Männern, mit Frauen hatte, das rituell in der Öffentlichkeit durchführte zum Teil. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich da kurz einhaken darf. Also der Order of the Golden Dawn und auch die anderen Orden haben natürlich eine strikte Politik der Verschwiegenheit bis hin zu einer Art Geheimgesellschaft. Und er hat das Ganze also total in die Öffentlichkeit gezogen. Er hat teilweise unter Eintrittsgeldnahme irgendwelche Rituale vor Massen vorgeführt und passte damit auch wahrscheinlich wunderbar an die Zeit, hat den Leuten auch so ein bisschen das gegeben, was sie wollten, irgendwie das Okkulte, Geheimnisvolle. Aber wie gesagt, das fand alles ziemlich öffentlich statt und er hat sich über Publicity, auch wenn es schlechte Publicity war, eigentlich immer gefreut. Also auch wenn die Leute irgendwie beim Gerichtsverfahren oder was weiß ich dann in den Zeitungen über ihn hergezogen sind, hat er gesagt, auch Mensch, toll, die berichten wieder über mich. Und hat das Ganze eben auch wieder als Aufschwung genommen genau. für seine Person. Genau, also das war eben die Besonderheit. Dafür wurde er dann auch sehr, sehr bekannt und er hat dann als Ende also dann die Church of Telema gegründet. Genau, und eine Abbey in Italien. Genau, also ein kleines Abtei gegründet, genau, in Cefalù, in Palermo hat er das gemacht, in Sizilien. Und dort trafen dann Jünger sozusagen immer mal wieder ein, die also bei ihm lernen wollten. Die mussten sich dann irgendwelchen obskuren Initiationsriten unterziehen. Sie durften zum Beispiel das Wort Ich mehrere Tage lang nicht benutzen. Genau, weil er das in seinen Ritualen und im Altarraum benutzt hat und sonst durfte das eben keiner. Und wenn man das mal versucht, ist gar nicht so einfach. Genau, und wer das dann eben nicht schaffte, der musste sich dann jedes Mal, wenn er das dann doch ausgesprochen hat, mit Rasierklingen zum Beispiel schneiden als Strafe, um ihm zu büßen dafür, dass er sich nicht an die Regeln des Ordens gehalten hat. Es gibt da sogar einen Jünger, der mit seiner Frau dort angereist ist und der ja diese ganzen Rituale und Kasteiungen nicht überlebt hat, der genau. dann relativ schnell vor Ort unter die Erde gebracht werden musste. Und seine Frau war natürlich, die dem Ganzen sowieso von Anfang an relativ skeptisch gegenüberstand, entsetzt darüber, dass ihr Mann auf diese schreckliche Weise ums Leben gekommen ist. Also es gab da auch durchaus tragische Geschichten, wie auch fast alle seine Frauengeschichten relativ tragisch endeten. Ja. Also die Frauen, die er hatte, und das waren nicht wenige, irgendwie, das waren irgendwie jedes Jahr eine andere mindestens, die da um ihn herum waren, die sind oftmals wahnsinnig geworden, Alkohol und Drogen verfallen oder sonst wie irgendwie, ja, abgeglitten ins Extreme. Genau, denn er hat natürlich die Frauen, die ihn sozusagen begleitet haben, immer wieder in seine Rituale auch eingebaut. Mhm. Er hat immer die Scarlet Woman gesucht. Ja. Das ist so auch aus dem biblischen Kontext, also diejenige, die mit dem Beast zusammen, also mit dem 666 Beast auftrat in der Bibel, die dann für ihn, ja, seherische Aspekte in den Ritualen mit hatte und ja, immer wenn das dann irgendwann nicht mehr funktionierte, dann entledigte er sich diesen Frauen und hatte dann relativ schnell wieder neue dabei. Mhm. Und es gab Zeiten, gerade in dieser Abtei in Sizilien, wo er zwei Frauen hatten, die wo beide schwanger waren, eine davon war verheiratet, hatte bereits ein Kind und das ist schon eher sowas wie so ein Sektenführer aus unserer heutigen Guru. Zeit. Hat er sich, glaube ich, auch selber teilweise so nennen lassen, oder? Genau, der also dann immer wieder ja neue Jünger um sich scharte. Mhm. Und letztendlich war es dann so, dass die britische Presse sehr ausführlich über ihn berichtete und über die Rituale und besondere Dinge. Die haben dann zum Beispiel auch diese Frau interviewt, diese Ehefrau, dieses verstorbenen Mannes, die es dann irgendwann schaffte, aus der Abtei dann doch herauszukommen und haben dann eben negative Propaganda gemacht und es führte letztendlich dazu, dass die Regierung von Mussolini Crowley dann rausgeschmissen hat letztendlich und wir haben, so viel zum Thema Abtei von Telema. Genau, und wir haben also nochmal einen Bericht gesehen, also dieses Gebäude scheint immer noch dagegen zu stehen und da auf Sizilien so langsam vor sich hin zu verrotten, ne? Also wenn sich da jetzt nichts grundlegend dran geändert hat. Ja, und es ist wahrscheinlich irgendwie ein wunderbar beliebter Ritualort für irgendwelche Crowley-Jünger oder Satanisten oder weiß der Geier, was für Esoteriker. Ja, also auf jeden Fall ist er dann in den späteren Lebensjahren doch so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Hat sich dann nach Hastings zurückgezogen, wo er dann schließlich auch 1947 verstorben ist. Genau, er war am Ende seines Lebens heroinabhängig. Ja. Das wurde ihm damals verschrieben, weil er Asthma und Bronchitis irgendwie hatte und da verschrieb man damals Heroin als Behandlung und da war dann irgendwann von abhängig und kam dann los, hat es später nochmal verschrieben bekommen wegen anderen Atemwegserkrankungen. Neben der ganzen Sachen, die er wahrscheinlich sonst noch genommen hat. Also vielleicht nochmal kurz eingeworfen, Riesenbestandteil, was Drogen angeht bei den Ritualen, war Haschisch, logischerweise. Yeah. Also wenn das so beeinflusst von der arabischen Kultur ist zum Beispiel, dann verwundert einen das nicht. Genau. Wir haben gar nicht erwähnt, er hatte zwischenzeitlich, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, um mal die Einflüsse von Aleister Crowley in die heutige Zeit noch ein bisschen deutlich zu machen, ein Anwesen, Bowleskin, direkt am Loch Ness gelegen. Das wir sicherlich auch diesen Sommer mal besichtigen werden. Das könnte man sich mal überlegen. Kann. Ich weiß es nicht. Du hast gerade verraten, wohin wir in Urlaub fahren. Und dieses Anwesen gehört heutzutage zum Beispiel Jimmy Page. Dem Gitarristen und das ist immer noch, echt? Ja, das scheint cool. Immer noch ihm zu gehören. Mhm. Und das zeigt schon, dass es also auch so eine Art Statussymbol ist und so etwas leicht Verruchtes hat, wenn man sich also Besitz von Aleister Crowley irgendwie aneignet. Er hat auch offensichtlich noch Dokumente von ihm entstanden und ja, also. Ja, die Beatles haben ihn auch irgendwie auf dem Albumcover verewigt. Genau, bei Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band ist er mit drauf. Und eine Umfrage der 100 beliebtesten Britons ist er, glaube ich, auf Platz 78 oder 73 gelandet. Also insofern ist er wohl nach wie vor eine relativ bekannte Persönlichkeit. Es soll dann hinterher noch Verwirrung gegeben haben. Er soll für den englischen Geheimdienst gearbeitet haben in den Wirren des Zweiten Weltkrieges. Da gibt's dann so ein paar Geschichten, die etwas wirr sind. Er soll Ian Fleming, der tatsächlich, also der Erfinder von James Bond, über den können wir übrigens auch nochmal irgendwann eine Folge machen. Auf jeden Fall, super Idee. Da war's wieder. Da war's wieder, wie immer. Ja, also Ian Fleming hat tatsächlich selber beim Geheimdienst gearbeitet und er hat wohl den Vorschlag gemacht, dass nachdem Rudolf Hess ja mit dem Flugzeug nach England geflohen war, dass der Crowley Rudolf Hess interviewen sollte, befragen sollte, was die okkulten Machenschaften der Nazis und die okkulte Orientierung der Nazis anging. Ob das wirklich so stimmt, ob das wirklich vorgeschlagen worden ist, weiß man nicht. Natürlich hat Aleister Crowley niemals im Dienst der Regierung solche Interviews durchgeführt, aber das wird immer mal wieder kolportiert, dass er da vorgeschlagen worden ist. Und Also er war auf jeden Fall in der Öffentlichkeit allzeit präsent, fast sein ganzes Leben über. Und also wenn man mal so ein bisschen zusammenfassen will, was ist denn jetzt eigentlich dran an dieser Figur? Und was ich ganz faszinierend finde, ist, dass er auf jeden Fall eine Tendenz aufgegriffen hat, die in seiner Jugendzeit und auch später ohnehin in der feinen Gesellschaft präsent war, nämlich diese Vorliebe für das Okkulte. Das hat er genommen und vor der Öffentlichkeit ausgebreitet und da keinen Hehl draus gemacht. Dann hat er natürlich insgesamt diese Bigotterie mal so richtig aufgemischt und hat die Gesellschaft so etwas durcheinander gerüttelt und hat sich auch selbst zum ja, Antagonisten stilisiert, wenn man so möchte. Und damit auch der Gesellschaft irgendwie ein Ventil gegeben. Also alles, was irgendwie schlecht war, was nicht gut lief, das konnte man dann eben auf diese Figur des Aleister Crowley projizieren. Genau, und du hast es ja schon gesagt, es war eine gesellschaftliche Entwicklung. Also jeder hatte ein Ouija-Brett zu Hause Ja, hat oder Seancen abgehalten. genau, man hat auch Drogen durchaus genommen. Erst Ja. 1920 gab es offizielle Gesetze, die dann wirklich ganz harsch Drogen auch verboten haben. Also das war zu der Zeit durchaus üblich, Koks zu konsumieren, Kokain oder andere Dinge. Und ja, Crowley hat das einfach alles exzessiv gemacht und hat es Ja, für die Leute gemacht, aber letztendlich war er einfach, glaube ich, eine ziemlich geplagte Persönlichkeit, sadomasochistisch veranlagt, wohl jemand, der mit seiner eigenen Homosexualität nicht gut klargekommen ist und über Drogen und irgendwelche anderen Ventile versucht hat, irgendwie was sein auszuleben, ja. getriebenes Ich ja ein Ventil zu geben. Und bei weitem, wenn man also sich Internetseiten anguckt, die ihn so stilisieren als Gründervater, als jemand, der antikes, geheimes Wissen irgendwie in sich versammelt, das war er mit Sicherheit nicht, sondern der hat auch so einem okkultistischen Gemischtwarenladen Sich ganz sich, ordentlich bedienen. genau, also so ein bisschen ägyptischer Glaube, dann, wenn es mal passte, auch wieder die Minerva dabei oder andere Dinge und römischer Glaube, Genau, was auch Pan war immer. für ihn zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Gott. Genau, also alles wirklich zusammengeworfen, was man so finden konnte und daraus eine Religion gestrickt. Und letztendlich dann am Ende war er dann sogar noch in der Lage, seine sexuellen Gelüste in die Religion einfließen zu lassen und auch dafür eine Legitimation dann letztendlich zu haben. Oh nein, jetzt haben wir ihn völlig entzaubert. Ja, Aber interessant ist er allemal. Also wer sich das mal antun will, auch mal was von ihm und nicht nur über ihn zu lesen, der soll das ruhig mal machen. Ist auf jeden Fall, ja, wie du schon sagtest, teilweise ein bisschen schwafelig, aber ist auch viel Interessantes dabei. Und natürlich auch ja, eine Ode an den Atheismus und ein Abgesang auf diese christliche Bigotterie. genau. Ja, schaut euch das mal an. Wir haben im Ja. Forum, werden wir eine ganze Reihe von Quellen hinterlegen. Der Lebenslauf von Aleister Crowley ist noch deutlich ja, feingliedriger, wen es dann Ja, interessiert. um Also die Gottes Willen, das hätten wir Etappen niemals geschafft in der Zeit, ja. seines Lebens. Es gibt eine sehr schöne Dokumentation, die bei YouTube ist. Die werden wir natürlich auch wieder verlinken. Die könnt ihr euch anschauen mit Auszügen aus seinen Tagebüchern. Warnung, die ist 2 Stunden lang. Genau, und aber auch sehr, sehr gut recherchiert bei Crowley, das vielleicht noch als Abschluss. Also all das, was wir gesagt haben, ist relativ gut belegbar. Er hat nämlich sehr ausführlich Tagebuch geführt, sowohl über seine Drogenerfahrung, die er protokolliert hat, als auch über sein sonstiges Leben. Und sehr viel ist einfach tatsächlich durch seine Meinst du jetzt das eigenen, Book of Confessions? zum Beispiel, ja, also einfach, er hat ganz viel hinterlassen, wo er selber über sich berichtet hat. Und insofern ist das alles ganz gut belegbar, aber mit dem nötigen Abstand, den man dann vielleicht hat, als Skeptiker sowieso, auch natürlich sehr entzaubernd, die ganze Geschichte. Ja. So. Jetzt haben wir noch eine andere grausame Geschichte, die wir aufklären müssen, nämlich ob ein Hahn ohne Kopf Schauen wir mal. 18 Monate noch gelebt hat. Und das klären wir jetzt erstmal Glaubt mir kein Mensch. in der Auflösung auf. Die Auflösung. Ja, die Story der Woche, ist sie wahr oder nicht? Ich wollte es wirklich nicht glauben und ich habe das Internet abgesucht, aber es scheint wohl tatsächlich Belege dafür zu geben, dass der Hahn ohne Kopf tatsächlich existiert hat. Die Rede ist nämlich von Miracle Mike oder Mike the Headless Chicken. Das ist ein Hahn, der 1945 in Fruita, Colorado geboren wurde. Und sein Herrchen, ein gewisser Lloyd Olson, hat tatsächlich versucht, ihn zu schlachten. Und das Ganze ist ja fürchterlich schief gegangen und er hat tatsächlich überlebt. Und zwar vermutlich, weil das Stammhirn noch irgendwie in irgendeiner Form erhalten geblieben ist. Und der Hahn ist dann auf dem Hof rumgelaufen, hat versucht zu picken, was natürlich nicht ging, hat versucht zu krähen, obwohl da nur ein schreckliches Gurgeln rausgekommen ist. Und die Leute sind dann irgendwann von überall hergekommen, um dieses Tier zu sehen. Und Lloyd Olsen ist dann tatsächlich mit ihm irgendwie über die Lande gezogen und eines schönen Tages, also er hatte sich eigentlich vorgestellt, da furchtbar viel Geld damit zu machen, um seinen Hof zu retten. Die waren nämlich irgendwie in finanziellen Schwierigkeiten. Und eines schönen Tages oder auch nicht so schön ist dann der Hahn verstorben, weil er an einem, ja, an einer Schleimbildung im Hals erstickt ist. Also es musste immer so eine Spritze mitgenommen werden, überall hin, weil eben dieser Schleim abgesaugt werden musste aus dem Hals. Und irgendwann war diese Spritze nicht mehr aufzufinden. Und bevor Ersatz gefunden war, war es leider für das arme Tier zu spät und es ist dann eingegangen. Und das Traurige darüber hinaus war noch, dass das Geld, was damit zusammengekommen ist, gerade mal für einen neuen Traktor gereicht hat und bei weitem nicht dafür, den ganzen Hof zu sanieren. Ja. Tragisch. Genau. Also es blieb eben ein Stückchen vom Gehirn über. Das Ja. war der Trick. Also ohne Gehirn Ja, kann auch okay. einfach Also nichts man mag existieren. sich jetzt drüber streiten, ob das wirklich der komplette Kopf war, der entfernt worden ist. Es war anscheinend eben nicht der komplette Kopf. Und dann kann man sich natürlich drüber streiten, ob es tatsächlich ein kopfloser Hahn gewesen ist oder nicht. Aber auf jeden Fall ist das eine grausige, anscheinend mehr oder weniger wahre Geschichte, die wir da erzählt haben. Und ich bin froh, dass es jetzt raus ist. Jetzt mag ich auch nicht mehr drüber nachdenken. Und vielen Dank nochmal an Hugo und Charles für die Story. Also ihr seht, dass ihr also Ja. durchaus auch mal ja, Pronto umgesetzt. Geschichten von euch einfließen. Die passte sehr schön zu Crowley, der ja auch die eine oder andere Taube mal getötet Aber hat. er hat ihr nicht den Kopf abgebissen, wie ein gewisser Rocksänger das auf der Bühne mal mit Fledermäusen gemacht hat. Genau. Aber geschlachtet hat er sie doch. Genau. Ja, damit geht die 45. Folge zu Ende. Wie gesagt, nächste Woche wieder eine Woche Pause. Da könnt ihr aber mal dranbleiben. Da werde ich sicherlich auch twittern, sofern mein smartes Phone genug Energie immer dabei hat. Und wie gesagt, werde für euch da den rasenden Reporter machen und versuchen, einige sehr interessante Persönlichkeiten, die dort Vorträge halten in Wien, zu interviewen und da Kontakte zu knüpfen. Das ist im Juni und wir können ja jetzt schon mal so ein bisschen teasen. Im Juli haben wir auch wieder ein Highlight. Genau, also spätestens im Es Juli, reißt nicht ab. spätestens im Juli sind wir mal wieder on Tour. Mehr verraten wir aber noch nicht. Nee. Und Mitte Juni gibt es auch noch mal was, über das wir dann berichten werden, wenn es soweit ist. Also es bleibt spannend. Wir haben viele, viele Sachen wieder im Köcher drin. Und abschließend noch eine Sache. Also all diejenigen, die mal mir bei Twitter folgen, werden am 14. Mai wahrscheinlich so einen kleinen Schock bekommen haben. Ich muss mich an dieser Stelle jetzt auch mal outen. Also ich bin Alexander, der Hoaxmaster. Und ich bin ein großer Fan des Eurovision Song Contest. Musical-wise passen wir überhaupt nicht zusammen. Also einfach Nein, der ich habe es ja Hinweis, auch geguckt. genau, immer wenn der Eurovision Song Contest ist, wird wahrscheinlich mein Twitter-Kanal, meine Timeline volllaufen mit Kommentaren über den Eurovision Song Contest. Und ich gucke den aber auch schon seit Jahren. Und das hat ja sogar dazu geführt, dass zumindest ein paar Tweets von mir bei WDR irgendwie aufgetaucht sind. Das hast du irgendwie gesehen, Alexa, zumindest in so einer Ja. Übersicht. Für eine Sekunde. Immerhin. Und ja, also wer damit ein Problem hat, der muss halt immer mir mal entfolgen, wenn der Grand Prix ist und dann hinterher wieder folgen oder das mal hinnehmen oder an dem Tag dann halt mal nicht Twitter checken. Also das ist so eins meiner ganz dunklen Geheimnisse, das ihr jetzt auch kennt. Jetzt ist raus. Genau. So, und Kommentare auch zu meiner Eurovision-Sucht könnt ihr natürlich wie immer schicken an info@voxilla.de. Und da könnt ihr sowieso alles hinschicken, was ihr mögt. Und wie gesagt, wer mal Interesse an einer DVD hat oder generell mal sagt, Mensch, das ist eine gute Idee, verfolgt das nochmal weiter. Auch da immer Feedback gerne ins Forum bei Facebook oder sonst wohin oder per Genau, Mail. ihr kennt das ja. Und der 400. Freund unserer Facebook-Seite erhält tatsächlich eine DVD, handsigniert mit allen Folgen und noch ein paar Gimmicks dabei, kostenlos zugeschickt. Wer kann da noch Nein Also sagen? sieh zu, dass die 400 voll werden und solche Aktionen machen wir natürlich immer mal wieder. Also, ich wünsche euch was. Bis zur übernächsten Woche dann und dann werden wir sicherlich ganz viel berichten können von der Konferenz in Wien und immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de und wenn ihr mögt, dann bewertet uns auch bei iTunes oder einer der anderen. Podcast sein will, zu führen. Buxilla ist eine Record Show Production aus dem Jahr 2011.